Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Die Herrschaft der abstrakten Zeit. Dritter Teil: Abstrakte Zeit und Apokalypse. Was hat kapitalistische Gesellschaftskritik mit einer Kritik der Zeit zu tun? Ist es überhaupt sinnvoll und wie soll das gehen, die Kritik der Zeit? Der Umgang mit der Zeit ist uns so vertraut, so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir die Zeit als etwas ganz Natürliches erleben. Es scheint undenkbar, dass das objektive Vorhandensein der Zeit keine Naturtatsache ist, sondern eng mit der Entstehung der kapitalistischen Moderne zusammenhängt. Steigen wir hinab in die tiefen Gründe der kapitalistischen Moderne, so offenbart sich die Struktur ihres Zusammenhangs, die Herrschaft der abstrakten Zeit. Im dritten Teil unserer Reihe zur Herrschaft der abstrakten Zeit hören wir einen Vortrag von Ernst Lohoff zum Thema Abstrakte Zeit und Apokalypse. Lohoff ist Mitglied der Theoriegruppe Krisis, welche 2005 in Neudietendorf ein Seminar zur Herrschaft der abstrakten Zeit durchführte. Ernst Lohoff untersucht in seinem nun folgenden Vortrag, inwieweit Vorstellungen von einem endgültigen Weltuntergang mit der Herrschaft der abstrakten Zeit zusammenhängen. Das Thema habe ich dem Tag angemessen gewählt, also es geht da um Apokalypse, schönes Thema für Sonntagmorgen. Es geht da auch wesentlich dann um die religiösen Dimensionen. Naja, fangen wir einfach mal an. Eine zentrale These dieses Seminars war der zentrale Unterschied vom modernen westlichen Zeitverständnis und eben traditionellen außerwestlichen Zeitvorstellungen, dass es da einen radikalen Bruch gibt. Die traditionellen und außerwestlichen Kulturen operierten mit konkreter Zeit, das moderne Warensubjekt dagegen mit sowas wie abstrakter Zeit. Worauf diese Gegenüberstellung unmittelbar empirisch abhob, war ja klar. Die früheren Zeitauffassungen orientierten sich an den Rhythmen der Natur, an den Rhythmen der Produktion, der Abfolge religiöser Feste. Die moderne Zeitvorstellung kümmerte sich um all das nicht. Sie richtet sich stattdessen nach der Uhr. Der Gegensatz konkrete Zeit, abstrakte Zeit wurde aber eben etwas tiefer als dieses bloße Starren auf die Uhr und will kategorial begriffliche Dimensionen dieser bekannten Veränderung an den Tag legen. Der zentrale Punkt lässt sich dabei eben folgendermaßen resümieren. Im traditionellen Zeitverständnis erscheint Zeitlichkeit immer als ein Moment eines sinnlich wahrnehmbaren Geschehens oder Prozesses. Das moderne Zeitverständnis löst die Zeit dagegen konsequent von allem konkret sinnlichen ab, von allen konkret sinnlich wahrnehmbaren Geschehen. Das integrale Moment mutiert zu einem von außen herangetragten Maßstab. Vorher ist die Zeit was Integriertes, dann ist es ein äußerlicher Maßstab. In den traditionellen Gesellschaften hatte jede menschliche Praxis sowas wie eine Eigenzeit. Es existierten eben verschiedene, sich überlagernde Zeitlogiken nebeneinander. Im modernen Verständnis findet dagegen jedes Geschehen in der Zeit, in der Einheitszeit statt. Allen Geschehen inhärente Zeitdimension wird als ein allem Geschehen vorausgesetzter und für sich stehender und dabei in sich selber inhaltsleerer Einheitsraum behandelt. Wenn man sich dieser Sicht anschließt und die für zentral hält, dass er den zentralen Punkt da trifft im Übergang zur Moderne, dann bleibt allerdings ein Problem offen. Die Diskussion und die Ausführungen haben sich bisher auf die Veränderung in der alltäglichen Zeiterfahrung bezogen. Damit ist indes die Frage des Zeitverständnisses insgesamt nicht erschöpft. Menschen haben sich noch nie nur mit ihrer unmittelbaren Existenz beschäftigt. Sie haben immer auch Vorstellungen von der Welt als Ganzer und ihrem Lauf entwickelt. Und da stellt sich die Frage, hat sich mit dem Übergang zur wahren Gesellschaft auch, was diese Fernperspektive angeht, das Zeitverständnis radikal verändert? Und wenn ja, was man unterstellen kann, lassen sich diese Veränderungen eben auch auf dieses Gegensatzpaar hier abstrakte Zeit, dort konkrete Zeit beziehen? Oder müssen wir dann einen anderen Ansatz wählen? Bevor ich einen Blick auf die Historie werfe, stellt sich die Frage, nach was man da suchen muss, wenn man diesen Gegensatz da ausmachen will. Wenn so etwas wie ein abstraktes und ein konkretes Weltzeitverständnis vorhanden wären, also und eben dieses Gegensatzpaar, die Wesensdifferenz zwischen dem modernen und dem anderen Zeitvorstellung erfasst, an welchen Merkmalen wäre diese Differenz zu erkennen? Und die will ich jetzt kurz rausklamüsern. Beim konkreten Zeitverständnis bilden eben Geschehen und Zeit eine untrennbare Einheit. Das abstrakte Zeitverständnis nimmt sie dagegen als strikt getrenntes wahr. Und das reicht eigentlich schon, diese ganz allgemeine Feststellung, um zwei Unterscheidungskriterien aufzumachen. Wird die Zeit als etwas vom Geschehen in der Welt unabhängig Voranschreitendes begriffen, dann ist es für ihren Fortgang nicht nur gleichgültig, was passiert in der Zeit. Vom Standpunkt der abstrakten Weltzeit ist es zufällig, ob überhaupt etwas geschieht, ob überhaupt eine Welt existiert, in der etwas geschehen könnte. Also da kann Zeit voranschreiten, ohne dass eine Wirklichkeit mehr existiert, ohne dass Welt existiert. Die Zeit würde eben auch in dem Fall gnadenlos weiter ticken. Ob dieser Gedanke eines Weltendes verlockend erscheint oder bedrohlich, ob er sich einer weiten Verbreitung erfreut oder nur eine marginale Rolle spielen würde, auf jeden Fall enthielte die abstrakte Weltzeit die Vorstellung eines Nichts, als unweigerlich als Denkmöglichkeit, zumindest als Denkmöglichkeit. Existiert Zeit dagegen nur als Zeitdimension von sinnlich wahrnehmbaren Abläufen, dann ist nicht nur mit der Idee eines geschehenslosen Voranschreitens der Zeit das unvereinbar. In einem solchen geistigen Bezugssystem fehlen die Voraussetzungen, um die Idee eines Weltuntergangs überhaupt zu denken, wenn Zeit an Geschehen gekoppelt ist. Damit ist eben auch das erste Trennmerkmal ausgemacht. Es lautet, die abstrakte Weltzeit zeichnet sich durch ein mehr oder minder intimes Verhältnis zur Möglichkeit eines Nichts aus, zum Gedanken der Weltvernichtung. Und die konkrete Weltzeit ist damit unvereinbar. Das zweite Kriterium, die konkrete Weltzeit behandelt Geschehen und Zeit eben als unmittelbare Einheit. Damit schreibt sie allem Geschehen von vornherein einen hohen Grad an Kontinuität zu. Wenn Zeit und konkretes Geschehen unmittelbar dasselbe sind, dann kann der Fortgang der Zeit nicht irgendwelche beliebigen Entwicklungen bringen, die in einer leeren Zeit stattfinden, sondern kann von vornherein nur aus dem Fortgang vertrauter Geschehensmuster passieren. Das bereits Geschehene, das gibt den Rahmen für all das vor, was noch kommen mag. Also konkrete Weltzeit lässt eine echte Zukunft, eine Zukunft, die was qualitativ völlig Verschiedenes bringt, nicht zu, diese Vorstellung. Die abstrakte Weltzeit trennt demgegenüber zwischen Geschehen und Zeit. Damit wird die Zukunft erstmal zu einer Art Tabula rasa, zu einem Reich vorhandener, unlimitierter Möglichkeiten. Die Weltzeit führt aber nicht nur die Idee einer echten Zukunft ein, wenn es es gibt, Sie stellt gleichzeitig auch das Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart einerseits und Zukunft andererseits auf den Kopf. Während in der konkreten Weltzeit Gegenwart und Vergangenheit die Zukunftserwartungen bestimmen, also was geschehen ist, bestimmt, was geschehen wird, taucht bei der abstrakten Weltzeit umgekehrt die erwartete Gegenwart und Vergangenheit erscheint im Licht der Zukunft. Gegenwart und Vergangenheit verkommen zu Durchgangsstationen zum Eigentlichen, zur Zukunft. Verhältnisse, die dem bereits Gewesenen nichts mehr gemein haben, sind nicht nur denkbar geworden, die Welt strebt eigentlich genau solchen Verhältnissen entgegen. Also es gibt auch ein Entgegenstreben, das heißt, diese abstrakte Weltzeit, wenn es es gibt, wäre final strukturiert. Also da taucht eben dieser berühmte Zeitstrahl wieder auf, der wohin will und eine Bestimmung da hat. Bei den beiden Trennkriterien Verhältnis zum Nichts und zur Zukunft handelt es sich, was ich jetzt gemacht habe, lediglich um so dürre logische Ableitungen. Ich bin noch nicht empirisch geworden. Wenn die Klassifizierungen des modernen Weltzeitverständnisses als abstrakte Weltzeit und des traditionellen als konkrete Weltzeit, wenn das Sinn machen soll, was ich jetzt gemacht habe, logisch deduziert habe, dann müssen wir ein Pendant dazu in der geschichtlichen Entwicklung finden. Hat sich der Übergang zur Moderne tatsächlich in der Weise sich dabei das Verhältnis zur Zukunft und zum Nichts verändert, wie ich das behauptet habe, wie es sein müsste? Richtet sich die Geschichte nach dieser Vorgabe? Was die Frage der Zukunft betrifft, so fällt es eigentlich nicht besonders schwer. Den Unterschied zwischen der Zukunftslosigkeit der traditionellen Kulturen und der Zukunftsfixiertheit des modernen Denkens, diesen Unterschied herauszuarbeiten, reicht eigentlich zu referieren, was in der Historikerzunft Konsens ist. Unter Historikern ist es gang und gäbe, das traditionelle Weltzeitverständnis deskriptiv beschreibend unter der Rubrik zyklische Zeit zusammenfassen. Dieser Begriff soll genau das Fehlen einer echten Zukunftsperspektive beschreiben. Bei den unterschiedlichsten Kulturen in der Welt stößt man auf die Vorstellung von Geschichte als der Wiederholung des Immergleichen. Die Welt macht zwar Veränderungen durch, deren Aufeinanderfolge führt aber letztlich immer zum Ausgangspunkt zurück. Diesem Muster folgt etwa die in der Antike gängige ursprüngliche auf Polybios zurückgehende Theorie vom Kreislauf der Verfassungen. Nach dieser Auffassung degeneriert das Königtum notwendig zur Tyrannis. Die Tyrannis wird von der Aristokratie abgelöst. Die Aristokratie verkommt zur Oligarchie, die dann von der Demokratie gestürzt wird. Die moralische Zersetzung der Demokratie wird wiederum zum Ausgangspunkt zurück, nämlich zum Königtum. Und dann geht die Soße wieder von vorne los. Eine Art verwandtes Verständnis liegt auch dem Begriff des großen Jahres zugrunde, das sich sowohl in der hinduistischen, in der buddhistischen als auch in der chaldäischen Mythologie findet und wo auch so lange Zyklen von Aufstieg und Verfall und Wiedergeburt, die sich über 6000 Jahre hinziehen, gedacht werden, mythologisch. Also es fügt sich jetzt alles wunderbar eigentlich zu dieser These, bis auf einen blöden Ausreißer. Es haben sich im Vorderen Orient zwei Religionen herausgebildet, die dieses Bild beeinträchtigen, die dieses zyklische Zeitverständnis, das sonst alle haben, nicht geteilt haben, die also in dem Sinn mein Schema kaputt machen. Und das sind die im zweiten vorchristlichen Jahrhundert im Wesentlichen im westlichen Iran entstandene mazdeische Prophetie, Zarathustra-Kult und das Judentum. Die kannten zwar in der irdischen Welt auch nur die Wiederkehr des Immergleichen, aber die messianische Hoffnung, die sprengt diesen geschlossenen Horizont. Also mit der Ankunft des Messias ist eine echte Zukunft gegeben. Das ist ein qualitativer Sprung. Vergesse ich dieses Ärgernis erstmal und gehe zu meinem zweiten Trennkriterium. Das war, ich dass ich aus der allgemeinsten Bestimmung von konkreter und abstrakter Weltzeit abgeleitet habe, dass die Idee eines Weltendes dem abstrakten Weltzeitverständnis vorbehalten sei und damit der Moderne. Nur die Moderne würde da den Weltuntergang kennen. Gibt es da nicht jede Latte historischer Weltuntergangsvisionen, die diese These dementieren? Stimmt es überhaupt in der Form? Man wird vielleicht hinweisen auf so Weltuntergangserwartungen bei den vorkolumbianischen Kulturen Mittelamerikas und eben das bekannteste einschlägige Katastrophendrama, die Götterung der germanischen Mythologie. Wenn man sich diese Mythen allerdings etwas genauer anschaut, die von Weltuntergang erzählen, dann schaut es ein bisschen anders aus. Sie behandeln nämlich keineswegs das an die Stelle des vertrauten Bezugssystems, also unserer irdischen Existenz, ein leeres Nichts treten würde. Stattdessen geht auch der Weltuntergang in die Wiederkehr des Immergleichen ein und beschwört auf seine Weise gerade den Kreislauf von Tod und Geburt. Bei Kulturen wie den mittelamerikanischen ist es ziemlich offensichtlich. In ihrer Mythologie geht die Welt nicht einmal unter, sondern periodisch. Immer wieder und eine neue Ordnung entsteht, und zwar eine neue irdische Ordnung. Bei der germanischen Mythologie, die spricht zwar nicht explizit von wiederholten Katastrophen, aber final ist die auch nicht. Die Götterdämmerung, die mythologische, im mythologischen Gruselwettbewerb nimmt die Schilderung in der Edda zwar eine Spitzenposition ein. Sie kombiniert Kälte, Einbruch, Weltenbrand, Flutkatastrophe, aber trotzdem kein endgültiges Ende. Selbst die Sonne geht unter und wird gefressen von einem Himmelswolf, aber vorher gebiert sie noch eine Tochter, eine neue Sonne. Die Welt versinkt im Ursprungschaos, aber eben um neu aufzustehen und wieder unter Göttern, die überlebt haben, ein paar überleben und von den Menschen. Ich lese nur kurz eine Schlusspassage eben aus der Edda vor, wo das so hervorgeht. Die Erde taucht aus der See auf, grün und schön, und Korn wächst darauf ungesät. An einem Orte, Hodemirs Holz genannt, verbargen sich während Surtur's Lohe, also das ist dieser Weltenbrand, während des Weltenbrands zwei Menschen, Liv und Livtrasir genannt, und nährten sich vom Morgentau. Von diesen beiden stammt ein so großes Geschlecht, dass es die ganze Welt bewohnen wird. Also es kommt bei diesem Katastrophenmythos, ist eigentlich genau das Gegenteil der toten, geschehenslosen Zeit der modernen Weltuntergangsvorstellung der Hintergrund, sondern das ist eine andere Vorstellung, also erinnert eher an die Sintflut oder dergleichen. Und im Grunde liegt es aber schon im Namen. Also was gemeinhin als Götterdämmerung übersetzt wird im Germanischen Ragnarök, und das heißt wortwörtlich Schicksal der Götter. Also nicht der Welt schlägt die Stunde, vielmehr ist auch das Leben der Götter der Zeitlichkeit unterworfen, und sie machen ein Schicksal durch. Und dieses Schicksal hat natürlich dramatischere Folgen als die Wechselfälle von uns Menschen und der menschlichen Existenz, aber bestätigt eben diesen Kreislauf von Geburt und Tod und diese Einheit von Geschehen und Zeit. Ich erspare es mir jetzt natürlich, sämtliche Untergangsmythen der Geschichte durchzudeklinieren. Da habe ich jetzt auch nicht alle parat. Die Ergebnisse wären insgesamt sehr ähnlich wie bei dieser dramatischen Geschichte der germanischen Mythologie. Fast. Warum dieses Fast? Weil wieder ein Ausreißer zu verzeichnen ist, wo es einen absoluten Weltuntergang gibt. Und das ist wieder derselbe Ausreißer, der schon bei der Frage der Zukunft uns in die Quere gekommen ist. Spätestens im zweiten vorchristlichen Jahrhundert erfuhren die messianischen Kulten im Westiran und in Palästina in Aussicht gestellte Zukunft eine genauere Bestimmung, und die bestand in der Apokalypse, im Weltenende. Gott überlässt die Herrschaft über die Welt Satan und vernichtet dann das Reich des Bösen und errichtet dann für seine Auserwählten ein neues, diesmal ewiges Jerusalem. Erstmals vertritt eine Kultur den Standpunkt, dass es einmal definitiv mit dem Schluss sein wird, mit dieser Welt. Die erste klassische Formulierung dieses apokalyptischen Weltbildes sind in dem von um 170 vor Christus entstandenen 7. Kapitel des Buches Daniel im Alten Testament nachzulesen. Ihren Fortgang und ihre klassische Ausformulierung hat diese apokalyptische Erwartung aber in dem um 95 geschriebenen, berühmt-berüchtigten Passagen des Johannesevangeliums gefunden. Was fängt man mit so einer Faktenlage an? Prinzipiell sind zwei Schlüsse möglich. Also mit meiner logisch deduzierten Geschichte bin ich entweder auf dem Holzweg gelandet und dieses Gegensatzpaar abstrakte Zeit, konkrete Zeit ist auf der Ebene untauglich und nur auf der anderen Ebene anwendbar. Und diese von mir behauptete besondere Intimität von modernen Denken und Weltvernichtungsvorstellungen ist nicht vorhanden. Oder, und die Vermutung will ich dann versuchen zu erhärten, oder der Ausreißer war kein Ausreißer. Und es handelt sich bei dem vermeintlichen Störenfried um eine Wurzel des modernen Zeitverständnisses. Der Störenfried wäre dann etwas, was zur Genese dieses Zeitverständnisses dazugehört. Damit erinnert sich natürlich ein wenig die Fragestellung. Ursprünglich bin ich mit der rangekommen, kriege ich da diesen säuberlichen, radikalen Schnitt zwischen moderne und vormodernen Denken. Und jetzt verändert sich die Fragestellung nicht in die Richtung, dass dieser Schnitt nicht vorhanden wäre, aber dass er Vorbedingungen hat, dass sich da ein Element, der diesen Schnitt möglich macht, reinmischt, der woanders herstammt. Ein Hinweis in diese Richtung, dass es so sein könnte, ist natürlich die blanke Tatsache, dass der Kapitalismus und die Moderne ausgerechnet in einer Region entstanden ist, da an diesem westlichen Wurmfortsatz der Eurasischen Landplatte, wo eine dieser apokalyptischen oder mit apokalyptischen Gedanken aufgeladenen Religionen existiert hat. Fall 1, also dass ich da auf dem Holzweg bin, wäre natürlich anzunehmen, wenn es diesen Zusammenhang nicht gäbe, historisch. Und was auch ein bisschen in die Richtung weist, ist die Chronologie, wie sich so diese apokalyptischen Vorstellungen, welche Schübe die eigentlich gehabt haben. Diese Endzeiterwartungen, die sind nämlich alles andere als gleichmäßig über die Geschichte der christlichen und der jüdischen Religion verteilt. Im Judentum gibt es eben dieses Aufkommen im zweiten vorchristlichen Jahrhundert und danach in Verbindung mit der Auflehnung gegen Fremdherrschaft, zuerst gegen die Seleukiden und später gegen das Römerreich. Damals hatten sie Konjunktur und sie haben sich verloren mit der endgültigen Niederlage. Also diese Fixierung auf Apokalypse und der Zerstörung des Tempels im Jahre 70. Und neu belebt sind sie dann eben auch erst geworden in der Zeit, wo das Christentum die Johannes-Apokalypse wieder für sich entdeckt hat und die jüdische Minderheit zum Hauptopfer dieser Rückbesinnung wurde, das ist ab den Kreuzzügen. Die frühen Christen, die hatten noch entschiedener die unmittelbare Wiederkehr des Messias erwartet als die jüdische Konkurrenz. Wenn man dem Matthäus-Evangelium Glauben schenken darf, ging Jesus selber davon aus, dass er demnächst wiederkommt. Dort heißt es, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie des Menschen Sohn kommen sehen in seinem Reiche. Gut 200 Jahre lang war dementsprechend die baldige Rückkehr des Erlösers in der Christenheit Konsens. Dann war damit aber abrupt Schluss, anders als beim Judentum, freilich nicht durch eine Niederlage, sondern durch einen Sieg des Christentums. Die Endzeiterwartungen, die standen im Widerspruch eben zur Funktion des Christentums als Staatsreligion und traten eben in dem Maß zurück, wie die christliche Kirche in diese neue Rolle hineingewachsen ist. Dogmengeschichtlich steht da Augustinus für diese Entsorgungsleistung vom apokalyptischen Denken. Der Kirchenvater, der selber in jungen Jahren so manichäischen und Endzeiterwartungen nahestand, der erklärte die Offenbarung des Johannes zum seelischen Gleichnis. Wahrscheinlich hätte die Kirche es ganz gestrichen und in die Apokryphenschriften verbannt, wenn sie es nicht fälschlicherweise dieses Johannesevangelium dem Lieblingsapostel von Jesus zugeschrieben hätten. So ist es entsorgt worden darüber, dass eben das zum seelischen Gleichnis ernannt wurde. Auf das Millennium muss man nicht warten, das gibt es nämlich schon. Das ist mit der Kirche, ist nämlich das tausendjährige Reich bereits entstanden. Und wann der letzte Schritt im göttlichen Heilsplan, das jüngste Gericht und das Ende aller Zeiten folgen werde, das wisse Gott allein und es wäre Hybris, danach überhaupt zu fragen. Das ist 431, genau ein Jahr nach Augustinus Tod, auch vom Konzil in Ephesus festgeschrieben worden und die Millenniumsidee zum Aberglauben erklärt worden, mit dem Christentum unvereinbar. Rund 700 Jahre lang hat die Christenheit sich an diese Vorgabe gehalten. Und die apokalyptischen Vorstellungen spielten keine nennenswerte Rolle im Gelehrtenstreit der Theologen und auch nicht im Massenbewusstsein, sowieso nicht. Im 12. und 13. Jahrhundert, aber mit dem Einsetzen der zweiten großen Christianisierungswelle und der Auflösung der mittelalterlichen Welt, erleben sie plötzlich eine Renaissance. Und über Jahrhunderte schwappt eine Welle apokalyptischer Erwartungen und von Endzeiterwartungen über Europa nach der anderen. Eine Welle nach der anderen. Ein ganzer Kontinent versinkt in dieser Zeit in paranoiden Schüben. Vater, gib mir deine Hand. Ich will der Menschheit Erlösung bringen. Vater, nimm mich wieder auf. Gib ein Fest. Empfange mich zu Hause, ich möchte wieder dein Sohn sein. Ich will auch jedes Opfer bringen. Ich will gekreuzigt werden, Vater, und wieder auferstehen. Ich bin bereit. Ich will der Messias sein. Es ist vollbracht. Und das geht eigentlich bis ins Jahr 1666, erst als dieses Jahr das, über die Zahlenmystik als eines der gängigen Weltuntergangsdaten sich ergeben hat. Als das vorbei war, ebbte das dann allmählich ab, diese apokalyptische Hysterie. Eine Chronologie ist natürlich noch kein, beweist noch keinen logischen inneren Zusammenhang. Das vor allem bei der ja doch etwas steilen These braucht man eine etwas driftigere Begründung, wenn ich eben behaupte, dass die Vorkämpfer und Urväter des modernen Weltverständnisses und Zeitverständnisses ausgerechnet die katholischen Mystiker und die Geißlerbewegung und die Kinderkreuzzüge und die apokalyptischen Sekten aller Taporiten und Wiedertäufer, wenn da ausgerechnet das moderne Zeitverständnis seine Wurzeln haben soll, da muss man natürlich schon etwas nachrüsten. Der historische Materialist schlägt sowieso die Hände über den Kopf zusammen, weil man einen Zentralschlüssel zu grundlegenden Veränderungen im Denken und Fühlen doch nie und nimmer im religiösen Überbau suchen kann. Der westliche Aufklärungsverstand greift sich natürlich erst recht ans Hirn. Wie sollen die Bausteine seines erhabenen, abgeklärten Weltverständnisses ausgerechnet aus dem Fundus der religiösen Wahnvorstellung stammen, über die er ja seit seinen Anfängen erhaben ist? Wo sollen da die Gemeinsamkeiten sein? Auf einer sehr allgemeinen Ebene lässt sich die Frage eigentlich ganz knapp beantworten. Wenn man ein paar hundert Jahre Konstitutionsgeschichte der modernen Subjektivität auf einen Satz zusammenziehen will, dann besteht sie im Wesentlichen in der Übertragung von Attributen und Merkmalen, die ursprünglich dem christlichen Gott zugeschrieben wurden, auf den Menschen und auf die Menschheit. Ein Thomas von Aquin, also im Begriff der Hochscholastik und Theologie mittelalterlichen, sah in Gott den der Welt als äußerer, transzendenter Macht gegenüberstehenden, unbewegten Beweger. Genau diesen Status eben einer von der Objektwelt strikt getrennten Wesenheit, dieser Status kennzeichnet eben auch das moderne Warensubjekt. Der außerhalb der Zeit angesiedelte Gott der christlichen Theologie stand außerhalb der im Diesseits herrschenden Einheit von Geschehen und Zeit. Für den hat er nie gegolten. Er existierte ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im neuzeitlichen Verständnis kommt dieses Verständnis invers, wird es zum Allgemeinen invers deswegen, weil hier nicht Gott vor der Zeit steht, sondern die Zeit vor dem Menschen. Aber eben beide als getrennt. Das moderne Subjekt baut die Attribute Gottes zu seinen eigenen um. Also da gibt es Transformationen. Auf welchem Weg vollzieht sich so eine Umwidmung? Das moderne Subjekt kann Gott nur in den Hintergrund schieben und sich nach seinem Bilde entwerfen, nachdem es durch eine lange Phase einer ganz neuen Gottesintimität hindurchgegangen ist. Erstmal muss ich mich auf Gottes Schoß setzen, um ihm vom Thron zu kippeln und mich ihm da anzunähern, also in der Denkform. Der Kult der Aufklärungsvernunft kann Gott schließlich einen guten alten Mann sein lassen und die religiösen Weltdeutungsmuster transformieren, weil der Einbruch des christlichen Jenseits ins Diesseits sie in einen ganz neuen Grad präsent gemacht hat und für einen neuen Kontext verfügbar. Also eine religiöse Welle, die Religion auch wesentlich tiefer ins Bewusstsein gebracht hat und näher an den Alltag heran, Voraussetzung eben dann für die endgültige Abwirtschaftung der alten Form von Religion. Und der Apokalypse-Erwartung kommt bei der Herstellung dieser eigenartigen und einzigartigen Gottesintimität eine Schlüsselrolle zu. Wo alsbald das Ende der Zeit droht, da fallen menschliche Zeit und göttliche Zeit zusammen. Die radikalste Konsequenz aus dieser Annäherung zog eine Geistesrichtung namens Amalrikaner. Diese Anhänger des freien Geistes im 14. und 15. Jahrhundert, also bei denen fällt nicht nur natürlich wie allgemein bei der apokalyptischen Vorstellung Gotteszeit und Menschenzeit zusammen für diese Zeit, wenn unmittelbar die Endzeit droht. Die haben sich selber und die Überlebenden der Apokalypse für Gott gleich gehalten. Also Mensch und Gott ist identisch bei denen, das ist so eine Abweichung. Das ist natürlich nicht typisch für diese zweite Christianisierungswelle, sondern der extremste Ausdruck. Aber diese Herstellung von Gottesintimität im Ansicht der Apokalypse schon. Man kann in diesem Zusammenhang auf Luther verweisen, ohne eben die apokalyptische Perspektive, die er auch sehr massiv hatte und vertreten hat, hätte er schwerlich einen direkten Draht zwischen dem Gewissen des Christenmenschen und Gott legen können. Und es ist eben die Apokalypse, die die sichtbare Kirche als vermittelnde Instanz zwischen Gläubigen und Gott hinwegfegt und angesichts eben dieser Vorstellung, wo dann auch der Papst als der Antichrist geoutet wird und die katholische Kirche als das Tier der Apokalypse, da bleibt eben als Hoffnungsschimmer nur diese Suche nach Gottes Unmittelbarkeit und einem engen Verhältnis. Ich kann hier jetzt, obwohl es mir schwerfällt, darauf zu verzichten, unmöglich jetzt den historischen Verlauf und die ganze verwickelte Dogmengeschichte der Zeichen der Apokalypse stehenden zweiten Christianisierung nachzeichnen. Und es sprengt erst recht den Rahmen, die Transformation und das Fortwirken des apokalyptischen Motivs im modernen Weltverständnis im Einzelnen darzustellen. Ich beschränke mich erstmal auf die Geistesgeschichte und auch da nur ein paar Anhaltspunkte. Den Titel Vater des apokalyptischen Denkens verdient mit Fug und Recht Joachim von Fiori, der zwischen 1130 und 1202 gelebt hat. Der hat eben mit ausdrücklicher Billigung dreier Päpste sich über dieses augustinische Frageverbot hinweggesetzt. Und Ausgangspunkt, auf den beziehen sich auch dann diese ganzen Bewegungen und dieses apokalyptische Denken, also in dieser zweiten Welle. Und Ausgangspunkt seiner Überlegung war die Frage, warum Christus nach mehr als 1000 Jahren noch immer nicht zurückgekehrt war. Ist ja ein Problem. Und als Antwort auf dieses Problem präsentierte er in vier dicken Büchern auf der Grundlage der Heiligen Schrift die erste Geschichtsphilosophie und die erste Universalgeschichte der Menschheit. Die Menschheit macht auf dem Weg zur Erlösung und Glückseligkeit drei Zeitalter durch. Das erste Stadium der Menschheitsentwicklung ist eben das Zeitalter des Vaters, das zweite ist das Zeitalter des Sohnes. Und die Apokalypse leitet zum Dritten Reich über, zum Reich des Heiligen Geistes. Und in diesem Zeitalter werden die Menschen also immer zu spirituellen Wesen. Die Lebensnotdurft tritt in den Hintergrund. Das ist also so eine Entwicklung zur Vollkommenheit. Und gleichzeitig wird die Geschichte auch berechenbar, weil alle Zeitalter aus Gründen der Symmetrie gleiche Längen haben und in ihrem Ablauf Analogien sich abzeichnen, ist der Fortgang der Entwicklung auch absehbar. Jedes Zeitalter, das wird also aus der biblischen Generationenfolge abgeleitet, hat inklusive Vorbereitungsphase 63 Generationen. Und nach Joachims Berechnungen fehlten zu seinen Lebzeiten noch zwei Generationen, bis eben die Sache da abgeschlossen war mit dieser zweiten Phase und der Übergang zum Dritten Reich erfolgen darf. Und das wäre also der Anfang im Jahr 1260 anzusetzen gewesen. Davor allerdings eben noch die Schreckensherrschaft des Antichristen, die ja eben diese Apokalypse wesentlich mit ausmacht und einleitet. Und diese Vervollkommnung, die Joachim von Fiori da propagiert in der Menschheitsentwicklung, die hat natürlich bei ihm noch ihren Fluchtpunkt an Gott. Wenn man diesen Wechsel, eben Gott wird durch den Mensch und Menschheit ersetzt, annimmt, dann ist klar, dass da Joachims modernisierungsgeschichtliche Nachfahren nicht mehr so viel damit anfangen konnten. An die Stelle Gottes setzten sie die Menschen oder die Menschheit. Aber die Stalinlehre zum Beispiel, die ist eben erhalten geblieben und auch diese Vorstellung des Fortschritts. Besonders klar tritt der Zusammenhang eigentlich zu dieser Geschichtsauffassung bei Auguste Comte, dem Gründungsvater der modernen Soziologie, zutage. Er interpretiert die Geschichte im frühen 19. Jahrhundert als Selbstverbesserungsprozess und hat auch eine Drei-Stadien-Theorie, allerdings mit etwas anderen Stadien als der gute Joachim. Die Menschheit macht bei ihm zuerst eine theologische Phase durch, dann eine metaphysische Stufe und findet schließlich ihre Erfüllung im Positivismus. This is the end, beautiful friend. This is the end. Die religiöse Apokalypse, die verband eben die Vision der Weltvernichtung mit dem göttlichen Heilsplan. Gott macht Tabula rasa mit der bisherigen Welt, um sie neu zu erschaffen. Eine bessere Welt, eine nicht mehr irdische Welt. Die Apokalypse ist demnach geschichtsphilosophisch Schreckensgeschichte und Erlösungsversprechen in einem. Die Entkopplung der menschlichen Heilsgeschichte vom göttlichen Heilsplan bedeutet aber nicht nur, dass jetzt die diversen Diesseitsreligionen das Großreine machen mit den subjektfremden Elementen, die eben diesen Menschheitsfortschritt behindern, in die eigene Hand nehmen. Mit der Säkularisierung des apokalyptischen Denkens löst sich gleichzeitig eben diese Einheit von Schrecken und Erlösung auf. Schrecken und Hoffen gehen erstmal getrennte Wege. Im 19. Jahrhundert dominiert die Fortschrittsreligion und damit das Hoffnungselement. Da bin ich auf ein nettes Gedicht gestoßen, wo das schön zum Vorschein kommt, wie da diese Dividierung läuft, diese Verbannung der hässlichen Seite. Das ist aus einem Gedicht von einem gewissen Max Haushofer, an des Jahrhunderts Neige. Also das Gedicht ist aus dem Jahr 1899. In dem Gedicht erhebt sich ein Dämon und verweist stolz auf seine Taten im letzten Jahrhundert, was er da alles hingekriegt hat. Völkerhass, Arbeiterelend, Seuchen, moralischer Zerfall und Katastrophen. Also auf was man halt so stolz ist als Antichrist. Doch dann erhebt sich eben ein Götterbild und donnert ihm entgegen. Was er donnert es entgegen, was das Verderben sprach. Heut soll es schweigen, den Gang nach aufwärts ging auch diese Zeit. Und gegenüber dem gespenstigen Reigen des Unheils stehen in lichter Herrlichkeit Errungenschaften da, die nicht vergehen, die siegreich mit der Nacht den Kampf bestehen. Und dann kommt eine ellenlange Aufzählung, was also das 19. Jahrhundert alles gebracht hat. Fängt an mit dem Roten Kreuz, Verrechtlichung, Demokratie, Wohlstand, Technik, Wissenschaft und dann schließt eben dieses Gedicht, verweist ja aufs 20. Jahrhundert. So spricht der Geist des Lichts und segnend breitet er seine Flügel, wie ein Lenzhauch weht es von ihm her. Der Dämon aber gleitet fort in die Winternacht, wo er zergeht. Die Weltuhr schlägt, ihr großer Zeiger schreitet, voran sein Gang ist schicksalsreich und steht. Der Menschheit Hoffnung aber und ihr Segen, sie gehen mit ihm der Zukunft froh entgegen. Das ist von einem Max Haushofer 1899. Umkipppunkt natürlich dann spätestens Erster Weltkrieg, aber auch schon früher, wo neben dieses eben fortschrittsoptimistischen Auflösung des apokalyptischen Denkens Pendant auf entstanden ist, nämlich die Angst vor dem unaufhaltsamen Zerfall der von Gott verlassenen Welt. Also dass dem Menschen die Heilsgeschichte eben nicht selber gelingt. In diesem Zusammenhang ist eben nicht nur an die diversen Formen von Kulturpessimismus zu denken, die dann vor allem im 20. Jahrhundert dominant wurden. Diese pessimistische Wendung, die trat eben auch schon im 19. Jahrhundert auf und vor allem da schon in so einer pseudo-naturwissenschaftlicher Form der Entropievorstellung. Also dass das Universum nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik unweigerlich eben im zunehmenden Chaos und im Wärmetod versinken wird und verurteilt ist. Die Ideologiegeschichte der Moderne war wesentlich eben von der Konkurrenz dieser optimistischen und pessimistischen Fortschreibung des apokalyptischen Denkens geprägt. Diese Trennung ist allerdings nicht zwangsläufig. Die für das religiöse apokalyptische Denken charakteristische Einheit von Schrecken und Erlösung kann auch auf dem säkularisierten Boden widerstehen. Bekannteste Form, wo das auch geschehen ist, ist natürlich der Nationalsozialismus, der diese Option verwirklicht hat und eben in seinem tausendjährigen Reich, das ist ja auch nicht ganz zufällig, da diese Terminologie von Joachim aufgenommen hat, eben Heil und Vernichtung unmittelbar zur Deckung bringt. Da sind Heil und Vernichtung identisch. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns überhaupt erst vorstellen können. Dieses Wiederauferstehen des kiliastischen Denkens in so einer säkularisierten Gestalt ist in der Geschichte der Moderne, ist nicht unentdeckt geblieben. Also da bin ich nicht der Erste, der darauf hinweist. Für gewöhnlich wird sie allerdings so als Spezialproblem des Totalitarismus von links und rechts behandelt. Im besten Fall eben noch dieser naive Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts in das Urteil einbezogen. Außerdem wird eben dieses Fortleben der apokalyptischen Vorstellung als rein geschichtsphilosophisches Problem interpretiert. Beides greift aber zu kurz. Also apokalyptische Motive sind eben auch außerhalb der Geschichtsphilosophie zu greifen und eben auch quer durch die Lage. Das ist nicht ein Spezialproblem dieser Modernisierungsdiktaturen. Bleiben wir zunächst mal auf einer geschichtsphilosophischen Ebene, dass der Prophet des Endes der Geschichte, Hegel, in der Falllinie eben dieser Apokalypse und Erlösung steht, erschließt sich unschwer. Das Besondere bei Hegel ist nur eben, dass Apokalypse und Erlösung bei ihm keine Zukunftsmusik mehr sind, sondern der Weltgeist die Nacht der Welt bereits durchschritten hat, um Hegels Formulierung für die Apokalypse zu nehmen, die Nacht der Welt. Das ist bei ihm das Grauen der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege gewesen. Als Gegenstandspunkt zu diesem geschichtsphilosophischen Vollendungsdenken und antikiliastische Anrufungsinstanz wird im Allgemeinen Kant gehandelt. Und das ist insofern berechtigt, als Kant davon ausgeht, dass die Herrschaft der Vernunft ewig unvollendet bleiben wird. Also die Menschheit kommt für ihn nicht darüber hinaus, sich ihr im unendlichen Progress anzunähern. Von der Grundstruktur ist die Vorstellung aber natürlich auch final auf dem Endzustand der Vernunftherrschaft orientiert, die mit allen unvernünftigen Schluss macht, wie das Aufklärungsdenken insgesamt. Der Zielpunkt, der ist lediglich ins Unendliche ausgedehnt. Aus dem Punkt ist eine unendliche Gerade geworden. Und die Nichtung der unvernünftigen und subjektfernen Welt von, und eben die Nichtung von Gefühlen, Neigung, Antrieb, um die Kantschen Begriffe zu nehmen, die ist zur unabschließbaren Daueranstrengung geworden. Das ist alles eigentlich nur eine Veränderung der Auflösung eines Punktes, eines Zeitpunktes, wo das Werk vollendet ist, in eine unendliche Gerade, auf der man immer weiter dieses Werk betreiben muss. Los Angeles im Jahre 2029. Aus der Asche des nuklearen Feuers. Ihr Krieg zur Vernichtung der Menschheit hatte jahrzehntelang gewütet. Aber die letzte Schlacht sollte nicht in der Zukunft geschlagen werden. Sie wird hier geschlagen, in unserer Gegenwart. Heute Nacht. Ich wollte jetzt eben von diesem geschichtsphilosophischen Gebiet wegspringen und eben darauf hinweisen und die freche These in den Raum stellen, dass eben insgesamt auch apokalyptische Momente da eingegangen sind in Denkvorstellungen. Ich mache jetzt keinen Durchgang und strapaziere euch nicht weiter über, sondern begnüge mich mit einer Probebohrung, die bringe ich am einfachsten nieder gleich am Anfang. Nämlich beim Gründungsmanifest des modernen neuzeitlichen Denkens, nämlich Descartes Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Descartes steht ja da am Anfang des Rationalismus. Wenn man den Ausführungen in dem Buch von Eske folgt, dann besteht das Revolutionäre an Descartes Ansatz darin, dass er aus dem universellen Zweifel eine Methode macht. Das Erkenntnismodell ist das des universellen Zweifels. Und was hat aber eben dieser Zweifel zum Inhalt? Er beruht in nichts anderem, als dass sukzessive alles weggedacht wird, was eben die sinnliche Welt ausmacht. Im Gedankenexperiment wird die Weltvernichtung damit durchgezogen. Im Gedankenexperiment, um am Ende eben das denkende Ich als das einzig Gewisse übrig zu lassen. Also um kurz Descartes selber zu Wort kommen zu lassen. Indessen, ich habe mir eingeredet, dass es schlechterdings nichts in der Welt gibt, keinen Himmel, keine Erde, kein denkendes Wesen, keinen Körper, also doch auch mich selbst nicht, keineswegs. Sicherlich war ich, wenn ich mir etwas eingeredet habe, aber es gibt einen, ich weiß nicht welchen, allmächtigen und höchst verschlagenen Betrüger, der mich geflissentlich stets täuscht. Nun, wenn er mich täuscht, so ist unzweifelhaft, dass ich bin. Und so komme ich, nachdem ich nun alles mehr als genug hin und her erwogen habe, schließlich zu der Feststellung, dass dieser Satz, ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist. Also wir haben dieses denkende Ich durch eine Weltvernichtung im Gedankenexperiment ist es entstanden. Das ist auch eben nicht die Privatmarotte jetzt von dem Descartes. Ähnliche Gedanken finden sich auch eben bei anderen Denkern des Rationalismus. So schreibt zum Beispiel einer der anderen Gründungsväter des Rationalismus, Thomas Hobbes, Die Philosophie der Natur werden wir am besten mit der Privation beginnen, das heißt mit der Idee einer allgemeinen Weltvernichtung. Was einem Menschen, der allein von dieser Weltvernichtung ausgenommen sein soll, noch als Gegenstand philosophischer Betrachtung und wissenschaftlicher Erkenntnis übrig bleibe. Also hier haben wir auch dieses Modell wieder, dass eigentlich der erkennende Mensch, also jetzt erkenntnistheoretisch, sich in die Position quasi Gottes vor der Welterschaffung begibt. Wobei natürlich das Zentrale ist, dass hier eben etwas erstmal nur denkbar gemacht wird. Aber es gibt natürlich eine Verbindung. Also bevor ich die Weltvernichtung in Angriff nehmen kann, muss ich sie denken können. Sie hörten Abstrakte Zeit und Apokalypse, den dritten und letzten Teil in unserer Reihe zur Herrschaft der abstrakten Zeit. Texte der Gruppe Krisis sind im Internet unter folgender Adresse zu finden: www.krisis.org. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder?